Wer mehr über dieses Beispiel der Helden wissen möchte, muss das außerordentliche Werk von August Kubitschek, Adolf Hitler, mein Jugendfreund, lesen und immer wieder lesen. In keiner anderen Beschreibung erscheint die Offenbarung des Vorherbestimmten, die Verkörperung einer Gottheit, die gekommen ist zu kämpfen und für einen Augenblick mit dem Helden zu leiden, ihnen zu helfen wie in dieser. Er hat das letzte Zeitalter der Helden möglich gemacht. Sie werden sich gerettet haben und sie retten sich auch. Die Unsterblichkeit in ihm erreichen nur diejenigen, die ihm bis zum Ende folgen und ihm treu bis in den Tod sind, sein leuchtendes Beispiel nachahmen, sich in sein Feuer einhüllend, das sie verzehrt, sein Sinnbild, das Hakenkreuz der Wiederkehr zur Welt verehrend, in der er sich jetzt befindet und wo er uns erwartet. Weil es nichts Schöneres auf der Welt gibt, als wieder aufzuerstehen, nachdem man zerstückelt worden war, sagt der Popol Vuh. Aber es werden nicht alle, die heldenhaft gefallen sind, in die Walhalla eingehen und wiederhergestellt, unsterblich werden. Nur diejenigen, die im Kampf gegen den Feind, den Wolf Fenrir, gefallen sind, in vollem Bewusstsein dieses Kampfes dem Tod wie einer Einweihung entgegensehen. Die Einweihung des esoterischen Hitlerismus. Dafür gibt es festgesetzte Zahlen. Heute sind die Tore zur Walhalla festgeschlossen. Nur 108 Helden mehr werden eintreten können. Das sind die Einherjer. Den Schlüssel dazu gibt uns die Edda im Grimmir-Lied. Am Ende können wir sagen, dass die hinduistischen Texte, die uns von den Kalpas, Manvataras und Yugas erzählen, aus der Edda stammen. Edda gleich Veda. 500 Türen und 40 kenne ich in Walhalla. 800 Einherjer werden aus jeder treten, wenn der Kampf gegen Fenrir beginnt. Einherjer, magische Krieger, mystische Krieger. Der Wolf Fenrir, das Ungeheuer, der Feind, der die Asen, selbst Wotan Hitler in der Götterdämmerung im Ragnarök zerstörte. Diese Krieger, Einherjer, das wilde Heer Wotans, werden durch die 540 Türen der Walhalla treten, um die letzte Schlacht zu schlagen, geführt von Odin Kalki, vom Führer, der letzte Avatar des hyperboreischen goldenen Gottes. In demselben Lied der Edda gibt man uns die genaue Dauer des Kali-Yuga, der Götterdämmerung, an, 432.000 Jahre. Man erhält diese Zahl durch die Multiplikation der 540 Türen der Walhalla mit den 800 Einherjer, die heraustreten. Die Zahl der 108 Helden, die noch eintreten dürfen oder aus dem Kreis der Kreise heraustreten mittels des esoterischen Hitlerismus, erhält man folgendermaßen: 800 Einherjer, 1 gleich 1 plus 1 gleich 801. Diese Zahl ergibt von hinten gelesen 108. Die hyperboreische Zahl ist 5, die des Polarsterns. Dieser Stern mit 5 Zacken ist auch vom Feinde geraubt worden. Dem Moses zugeschrieben, wird dieser Stern heute in Nordamerika und im Kreml als Sinnbild benutzt, um die nordischen Arier zu bekämpfen, das Pentagon. Die esoterischen Hitleristen haben die Zahl 801 der heraustretenden Einherjer schon vertauscht gegen die 108, die in die Burg des Morgensterns eintreten werden. Morgenburg, Morgenstern, O Jehue, Luzifer, um den letzten Kampf gegen den Wolf Fenrir zu führen und um zu siegen. Es ist dasselbe, nur vom Südpol aus gesehen, umgekehrt mit der Swastika Levogira, die der Wiederkehr nach Hyperborea zum Sternenmenschen. 540 setzt sich zusammen aus 5 und 4. Zusammengezählt ergibt es 9. 108 setzt sich zusammen aus 1 und 8, das ergibt auch 9. Die heilige Zahl im wahrsten Sinne des Wortes, bei der alle Multiplikatoren immer 9 ergeben. In dem Werk von Rudolf John Gorsleben über die Edda und die Runen, Hochzeit der Menschheit, wird dasselbe Thema behandelt. Das Geheimnis des Schicksals ist Clues, verschlüsselt, in den heiligen Liedern der Edda. Die Zeit der noch zugelassenen Helden, der Einherjer, und das bereits nahe Ende. Denen, die danach trachten, auf magische Weise für den Führer heldenhaft zu sterben, muss man notwendigerweise erklären, dass die Zahl 108 weitere Nullen zulässt, weil diese nicht die Symbolik der Zahl verfälschen. Die Nullen befinden sich jeweilig in 801 und 108, aber sie dürfen nicht von dem Menschen, nicht einmal vom Vira hinzugefügt werden. Dies kann nur der Avatar, Wotan, Thor, Hitler tun. Nur er, der schon aus dem Kreise getreten ist, ein Tulku, kann von dem Kreis Gebrauch machen, indem er anderen Einherjern eine neue Möglichkeit schenkt. Baldurs Tod. Wotan, der rastlose Jäger, hält sein Pferd Sleipnir inmitten der Wälder des schönen Asgard an. Er spitzt die Ohren, weil er glaubt, ein schwaches Gemurmel zu hören, ein melancholisches Echo zwischen den goldenen Steineichen, wie das Rufen eines weit entfernten Hornes. Er kannte diese Melodie schon, diese Vorwarnung, so als ob sich ein unheilvolles Ereignis in der ewigen Wiederkehr des Selbst wiederholen sollte. Sein einziges Auge wandte er zunächst auf den Raben, der um seinen Kopf flog, dann auf die beiden Wölfe, die in seinem Schatten mitliefen. Sie sagten ihm aber nichts. Also ließ Wotan seinen Sleipnir weitertraben und begann, die verflossene Zeit nachzurechnen und wie viel noch bis zum Ragnarök fehlt, anhand des Zusammenspiels der Bewegung der acht Beine seines Streitrosses.